Nummer 9. Anna, du machst doch einen Deutschkurs. Ich möchte jetzt Spanisch lernen. Hast du die Telefonnummer von der Sprachschule? Oh, du möchtest Spanisch lernen? Das finde ich fantastisch. Ich muss mal nachschauen. Moment. Ah, hier. 6255 8978. 6255 8978? Ja, genau. Anna, du machst doch einen Deutschkurs. Ich möchte jetzt Spanisch lernen. Hast du die Telefonnummer von der Sprachschule? Oh, du möchtest Spanisch lernen? Das finde ich fantastisch. Ich muss mal nachschauen. Moment. Ah, hier. 6255 8978. 6255 8978? Ja, genau.